Nein, sagte der Polizeichef von Trimble als Antwort auf Johnnys Frage. Man beschuldigt Sie überhaupt nicht. Sie sind nicht festgenommen und Sie müssen meine Fragen nicht beantworten. Wir wären Ihnen nur sehr dankbar, wenn Sie es tun würden. Sehr dankbar, wiederholte der Mann im konservativen Geschäftsanzug. Sein Name war Edgar Langty. Er gehörte zur Bostoner Abteilung des Federal Bureau of Investigation. Er fand, dass Johnny Smith wie ein sehr kranker Mann aussah. Über seiner linken Augenbraue befand sich eine Schwellung, die sich rasch purpurn zu färben begann. Als er das Bewusstsein verloren hatte, war Johnny heftig auf dem Boden aufgeschlagen, entweder auf dem Schuh eines Musikers oder dem Stiefel eines Bikers. Langty neigte zur zweiten Möglichkeit. Möglicherweise war der Stiefel des Bikers in Bewegung gewesen, als der Kontakt stattgefunden hatte. Smith war zu blass, seine Hände zitterten stark, während er Wasser aus dem Pappbecher trank, den Chief Bass ihm gegeben hatte. Eines seiner Lider zuckte. Er sah wie der klassische Möchtegern-Attentäter aus, auch wenn die tödlichste Waffe in seinem Besitz ein Nagelklipser gewesen war. Dennoch behielt Langty diesen Eindruck, er konnte nicht aus seiner Haut. »Was kann ich Ihnen denn sagen?« fragte Johnny. Er war auf einer Pritsche in einer unverschlossenen Zelle aufgewacht. Er hatte rasende Kopfschmerzen gehabt. Jetzt klangen sie allmählich ab, hinterließen aber ein merkwürdig hohles Gefühl. Ihm war, als wären seine Eingeweide herausgenommen und durch Ready Whip ersetzt worden. Er hatte ständig einen hohen Ton in den Ohren, nicht gerade ein Klingen, mehr ein konstantes, schrilles Summen. Es war 21 Uhr. Stilson und sein Gefolge hatten die Stadt längst wieder verlassen. Alle Hotdogs waren aufgegessen. »Sie können uns genau sagen, was da draußen passiert ist«, sagte Bass. »Es war heiß. Ich nehme an, ich habe mich zu sehr aufgeregt und bin ohnmächtig geworden.« »Sind Sie Invalide oder so etwas?«, fragte Langty beiläufig. Johnny sah ihn gelassen an. »Spielen Sie doch keine Spiele mit mir, Mr. Langty. Wenn Sie wissen, wer ich bin, dann sagen Sie's.« »Ich weiß es«, sagte Langty. »Vielleicht sind Sie wirklich Hellseher?« »Man muss kein Hellseher sein, um zu vermuten, dass ein FBI-Agent ein paar Trümpfe in der Hinterhand haben könnte«, sagte Johnny. »Sie stammen aus Maine, Johnny, geboren und aufgewachsen. Was macht ein Junge aus Maine hier in New Hampshire?« »Unterrichten.« »Chatsworth, Jung?« »Zum zweiten Mal, wenn Sie's wissen, warum fragen Sie?« Langty zündete sich eine Vantage Green an. »Reiche Familie.« »Ja, das stimmt.« »Sie sind ein Stilson-Fan, Johnny?« fragte Bass. Johnny mochte Leute nicht, die ihn schon nach kurzer Bekanntschaft beim Vornamen anredeten, und das taten diese Männer beide. Es machte ihn nervös. »Sind Sie es?« fragte Johnny. Bass blies einen obszönen Laut aus dem Mund. »Vor etwa 5 Jahren hatten wir hier in Trimble einen ganzen Tag lang ein Folkrock-Konzert. Draußen auf Hake Jamiesons Land. Der Stadtrat hatte Zweifel, aber sie haben mitgespielt, weil man den Kindern doch irgendwas bieten muss. Wir dachten, wir würden es mit etwa 200 Leuten zu tun bekommen, die sich auf Hakes Ostwiese Musik anhören würden. Stattdessen hatten wir 1600, die Pott rauchten und Alkohol direkt aus der Flasche tranken. Sie haben eine Riesenschweinerei hinterlassen und der Stadtrat drehte durch und sagte, sowas würde es nie wieder geben. Und da drehten sich alle verletzt und mit feuchten Augen um und sagten, was denn los, ist doch niemand verletzt worden, oder? Also war es in Ordnung, eine Riesenschweinerei zu machen, solange niemand verletzt wurde. Und genauso empfinde ich bei diesem Stilson. Ich erinnere mich, aber Sie hegen doch keinen Groll gegen Stilson, oder, Johnny? Fragte Langty. Nichts Persönliches zwischen Ihnen und ihm? Er lächelte sein väterliches, Sie können sich alles von der Seele reden, Lächeln. Bis vor 6 Wochen wusste ich nicht mal, wer er ist. Ja gut, aber das beantwortet nicht meine Frage, oder? Johnny saß eine Weile schweigend da. Er beunruhigt mich, sagte er schließlich. Auch das beantwortet nicht meine Frage. Doch, ich denke schon. Ach, Sie sind nicht so hilfreich, wie wir es gerne hätten, sagte Lengthy bedauernd. Johnny sah zu Bess. Bekommt jeder, der bei einer öffentlichen Versammlung in Ihrer Stadt ohnmächtig wird, gleich eine FBI-Behandlung, Chief Bess? Bess sah unbehaglich drein. Nun, nein, natürlich nicht. Sie haben Stilson die Hand geschüttelt, als Sie umkippten, sagte Lengthy. Sie sahen elend aus und Stilson war auch grün vor Angst. Sie sind ein glücklicher junger Mann, Johnny. Glücklich, weil seine Leibgarde ihren Kopf nicht in eine Wahlurne verwandelt hat? Sie dachten, dass sie etwas gegen ihn im Schilde führen. Johnny sah Lengthy mit aufdämmender Überraschung an. Er sah zu Bess, dann zu dem FBI-Mann zurück. »Sie waren dort«, sagte er. »Bess hat sie nicht telefonisch verständigt, sie waren dort, bei der Veranstaltung.« Lengthy drückte seine Zigarette aus. »Ja, das stimmt.« »Warum interessiert sich das FBI für Stilson?« Johnny bellte diese Frage beinahe hinaus. »Reden wir lieber von Ihnen, Johnny. Was ist Ihr...« »Nein, reden wir von Stilson. Reden wir von seiner Leibwache, wie Sie sie vorhin genannt haben. Ist es denn gesetzlich zulässig, dass die mit abgesägten Billardkös in der Tasche rumlaufen?« »Ist es«, sagte Bess. Lengthy warf ihm einen warnenden Blick zu, aber Bess sah ihn entweder nicht oder ignorierte ihn. »Kös, Baseballschläger, Golfschläger, kein Gesetz verbietet das.« »Ich hörte jemanden sagen, dass diese Typen Biker sind, eine Rocker-Gang. Einige von ihnen waren bei einer Gang aus New Jersey, andere bei einer Gang aus New York. Das ist Chief Bess«, unterbrach ihn Lengthy. »Ich glaube kaum, dass dies der Zeitpunkt ist, um...« »Ich sehe nicht, was es schaden soll, wenn wir es ihm erzählen«, sagte Bess. »Es sind Strolche, faule Äpfel, Windbeutel. Einige von ihnen hatten sich vor 4 oder 5 Jahren in Hampton zusammengerottet, als sie dort die schweren Unruhen hatten. Ein paar von ihnen gehörten zu einer Rocker-Gang namens Devil's Dozen, die sich 1972 auflöste. Stilsons Rambock ist ein Bursche namens Sonny Alleyman. Er war Präsident der Devil's Dozen, wurde ein 30-mal verhaftet, konnte aber niemals überführt werden.« »Da irren Sie sich, Chief«, sagte Lengthy und zündete sich eine neue Zigarette an. »Er bekam 1973 im Staate Washington einen Strafzettel, weil er verkehrswidrig links abgebogen war, hat die Anzeige unterschrieben und eine Geldstrafe von $25 bezahlt.« Johnny stand auf und ging langsam durch den Raum zum Wasserspender, wo er sich einen neuen Pappbecher mit Wasser zog. Lengthy beobachtete ihn interessiert. »Sie sind also einfach ohnmächtig geworden, richtig?« sagte Lengthy. »Nein«, sagte Johnny, drehte sich aber nicht um. »Ich wollte ihn mit einer Panzerfaust erschießen, aber dann, im kritischen Augenblick, sind alle bionischen Sicherungen bei mir durchgebrannt.« Lengthy seufzte. Bess sagte, »es steht Ihnen frei, jederzeit zu gehen.« »Danke. Aber ich möchte Ihnen noch etwas sagen, das Mr. Lengthy Ihnen sicher auch sagen würde. Ich an Ihrer Stelle würde in Zukunft von Stilsons Veranstaltungen fernbleiben, das heißt, falls Sie eine heile Haut behalten wollen. Leuten, die Stilson nicht leiden kann, pflegen nämlich die merkwürdigsten Dinge zuzustoßen. Tatsächlich?« fragte Johnny. Er trank sein Wasser. »Das sind Angelegenheiten, die Sie nichts angehen, Chief Bess«, sagte Lengthy. Seine Augen waren wie Stahl und er sah Bess durchdringend an. »Ja, schon gut«, sagte Bess leise. »Es kann nicht schaden, wenn ich Ihnen sage, dass es schon andere Zwischenfälle bei solchen Veranstaltungen gegeben hat«, sagte Lengthy. »In Ridgeway wurde eine junge, schwangere Frau derartig zusammengeschlagen, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Das war kurz nach der Kundgebung, die von CBS gefilmt wurde. Sie sagte, dass sie ihren Angreifer nicht erkennen konnte, aber wir haben das Gefühl, dass es einer von Stilsons Bikern gewesen sein könnte. Vor einem Monat trug ein 14-jähriger Junge eine Schädelfraktur davon. Er hatte eine Spritzpistole aus Plastik bei sich. Auch er konnte seinen Angreifer nicht identifizieren. aber die Spritzpistole lässt uns vermuten, dass der Zwischenfall eine überhastete Reaktion von Stilsons Leibgarde gewesen sein könnte. Oh, wie nett ausgedrückt, dachte Johnny. Sie konnten niemanden auftreiben, der es gesehen hatte? Niemand, der reden wollte. Langty lächelte humorlos und klopfte die Asche von seiner Zigarette. Er ist der Mann des Volkes. Johnny dachte an den jungen Mann, der seinen Sohn hochgehoben hatte, damit der junge Greg Stilson sehen konnte. Wen zum Teufel kümmert das? Sind doch sowieso nur Show. Er hat also seinen persönlichen FBI-Agenten? Langty zuckte mit den Schultern und lächelte entwaffnend. Nun, was soll ich dazu sagen? Ist zwar Routine, aber nicht leicht. Manchmal bekomme ich es beinahe mit der Angst zu tun. Dieser Bursche strahlt höllisch viel Anziehung aus. Wenn er von seinem Rednerpult herab auf mich zeigen und der Menge sagen würde, wer ich bin, ich glaube, sie würden mich am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Johnny dachte an die Menschenmenge vom Nachmittag und an das hübsche Mädchen, das hysterisch ihr Stück Wassermelone geschwenkt hatte. »Ich glaube, da könnten Sie recht haben«, sagte er. »Falls Sie etwas wissen, was mir weiterhelfen könnte...« Langty beugte sich vor. Aus dem entwaffnenden Lächeln war das eines Raubvogels geworden. »Vielleicht hatten Sie sogar eine hellseherische Eingebung von ihm? Vielleicht haben Sie deswegen das Bewusstsein verloren?« »Vielleicht«, sagte Johnny ohne zu lächeln. »Nun?« Einen wilden Augenblick dachte Johnny daran, ihnen alles zu erzählen, doch dann überlegte er es sich anders. »Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Ich hatte heute nichts Besonderes vor, da dachte ich, ich fahre hierher und sehe ihn mir persönlich an. Ich möchte wetten, dass ich nicht der einzige Besucher von außerhalb war.« »Das waren Sie ganz bestimmt nicht«, sagte Bass heftig. »Und das ist alles?«, fragte Langty. »Das ist alles«, sagte Johnny, dann zögerte er. »Außer, ich glaube, dass er die Wahl gewinnen wird.« »Davon sind wir überzeugt«, sagte Langty. »Es sei denn, wir können ihm etwas anhängen. Ansonsten aber bin ich der gleichen Meinung wie Chief Bass. Halten Sie sich von Stilsons Veranstaltungen fern.« »Keine Sorge.« Johnny knüllte den Papierbecher zusammen und warf ihn weg. »Es war nett, mit Ihnen zu plaudern, meine Herren, aber ich habe noch eine lange Heimfahrt nach Durham vor mir.« »Werden Sie bald wieder nach Maine zurückkehren, Johnny?«, fragte Langty beiläufig. »Weiß nicht.« Er sah von Langty zu Bass, ersterer ein schlanker, makellos gekleideter Mann, der gerade eine frische Zigarette aufs Glas seiner Digitalarmbanduhr klopfte, letzterer ein großer, müder Mann, dessen Gesicht an einen Bassett erinnerte. »Ist einer von Ihnen der Meinung, dass er sich um ein höheres Amt bewerben wird, falls er seinen Sitz im Repräsentantenhaus bekommt?« »Himmel, hilf«, murmelte Bass und verdrehte die Augen. »Ah, diese Burschen kommen und gehen«, sagte Langty. Seine Augen, so braun, dass sie beinahe schwarz wirkten, hatten nicht aufgehört, Johnny zu studieren. »Sie sind wie radioaktive Elemente mit so kurzer Halbwertszeit, dass sie nicht lange halten. Leute wie Stilson haben keine permanente politische Basis, nur eine zeitweilige Koalition, die eine Weile zusammenhält und dann auseinanderbricht. Haben Sie diese Menschenmenge heute gesehen? College-Bengels und Fabrikarbeiter, die demselben Mann zugejubelt haben. Das ist keine Politik, das ist sowas wie mit Hula-Hoop oder Waschbärenmützen oder Beatles-Perücken. Er wird eine Sitzungsperiode im Haus bekommen und bis 1978 sein freies Essen und dann ist es aus. Darauf können Sie sich verlassen.« Aber Johnny machte sich seine eigenen Gedanken. Am nächsten Tag war die linke Seite von Johnnys Stirn sehr farbenfroh geworden, ein dunkles Purpur, fast schwarz, über der Augenbraue, an Schläfen und Haaransatz rötlich bis hin zu einem morbide, fröhlichen Gelb. Sein Lid war etwas geschwollen, was ihm einen seltsam lüsternen Ausdruck verlieh, als wäre er der Fiesling in einer Burleske. Er schwamm 20 Züge im Pool, dann flätzte er sich nach Luft schnappend auf einen der Liegestühle. Er fühlte sich schrecklich. In der Nacht zuvor hatte er weniger als 4 Stunden Schlaf bekommen und selbst diese waren von bösen Träumen heimgesucht worden. »Hi, Johnny. Wie geht es Ihnen, Mann?« Er drehte sich um. Es war Ngo, der freundlich lächelte. Er trug seine Arbeitskleidung und Gärtnerhandschuhe. In einem kleinen roten Wagen neben ihm lagen mehrere junge Kiefern mit Wurzelballen. Johnny erinnerte sich, wie Ngo sie nannte und sagte, »Ah, wie ich sehe, pflanzen Sie wieder Unkraut.« Ngo rümpfte die Nase. »Ah, tut mir leid, ja. Mr. Chatsworth liebt sie. Ich sage ihm, dass es wertlose Bäume sind. Überall in Neuengland wachsen diese Bäume. Sein Gesicht wird so...« Nun legte Ngo das Gesicht in Falten. Er sah aus wie die Karikatur eines Monsters aus dem Spätfilm. »Und er sagt zu mir, pflanzen Sie sie einfach.« Johnny lachte. Das war typisch Roger Chatsworth. Es gefiel ihm, wenn es nach seinem Willen ging. »Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen?« Ngo lächelte sanft. »Ah, sehr lehrreich«, sagte er. Es war unmöglich, aus seinen Augen zu lesen. Vielleicht war ihm der Sonnenaufgang auf Johnnys Gesichtshälfte nicht aufgefallen. »Ja, sehr lehrreich. Wir hatten großen Spaß.« »Gut. Und Ihnen?« »Nicht so sehr«, sagte Johnny und strich mit den Fingerspitzen behutsam über die Beule an der Stirn. Sie war sehr empfindlich. »Ah, zu schade. Sie sollten ein Beefsteak darauf legen«, sagte er und lächelte immer noch freundlich. »Was haben Sie von ihm gehalten, Ngo? Was hat Ihre Klasse von ihm gehalten, Ihr polnischer Freund? Oder Ruth Chen und Ihre Schwester?« »Auf der Rückfahrt haben wir nicht darüber gesprochen. Unsere Lehrer wollten es nicht, haben gesagt, wir sollen darüber nachdenken, was wir gesehen haben. Ich denke, nächste Woche werden wir im Unterricht darüber schreiben. Ja, ich denke doch, dass wir das tun. Einen Klassenaufsatz.« »Und was werden Sie in Ihrem Aufsatz schreiben, Ngo?« Ngo sah zum blauen Sommerhimmel hinauf. Er und der Himmel lächelten sich gegenseitig an. Er war ein kleiner Mann, dessen Haar bereits die ersten grauen Strähnen aufwies. Johnny wusste so gut wie nichts über ihn, wusste nicht, ob er verheiratet gewesen war, Kinder hatte, ob er vor dem Vietcong geflohen war, ob er aus Saigon oder aus einer ländlichen Provinz stammte. Er hatte auch keine Ahnung, welche politischen Ansichten Ngo hatte. »Wir haben vom Spiel Lachender Tiger gesprochen, erinnern Sie sich?« sagte Ngo. »Ja«, sagte Johnny. »Ich werde Ihnen von einem echten Tiger erzählen. Als ich ein Junge war, gab es einen Tiger, der in der Nähe meines Dorfes böse wurde. Er war Le Mangeur d'Hommes, der Menschenfresser, verstehen Sie? Aber das war er nicht genau. Er war ein Fresser von Knaben und Mädchen und alten Frauen, denn es war während des Krieges und es gab keine Männer zum Fressen. Nicht der Krieg, den Sie kennen, sondern der Zweite Weltkrieg. Er hatte Geschmack auf Menschenfleisch bekommen, dieser Tiger. Wer sollte ein so schreckenerregendes Geschöpf in einem alten Dorf töten, wo der jüngste Mann 60 war und nur einen Arm hatte und der älteste Junge, ich, nur 7 Jahre alt? Eines Tages wurde der Tiger in einer Grube gefunden, in die man eine tote Frau als Köder gelegt hatte. Es ist schrecklich, eine Falle mit einem menschlichen Wesen zu ködern, das nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, werde ich in meinen Aufsatz schreiben. Aber es ist noch schrecklicher, nichts zu tun, während der Tiger kleine Kinder verschleppt. Und ich werde in meinem Aufsatz schreiben, dass der Tiger noch am Leben war, als wir ihn gefunden haben. Ihm wurde ein Pfahl durch den Leib gestoßen, aber er war immer noch am Leben. Wir haben ihn mit Stöcken und Hacken totgeschlagen, alte Männer und Frauen und Kinder. Manche Kinder waren so aufgeregt, dass sie sich die Hosen nass gemacht haben. Der Tiger fiel in die Grube und wir erschlugen ihn mit unseren Hacken, weil die Männer des Dorfes weggegangen waren, um gegen die Japaner zu kämpfen. Ich glaube, dass dieser Stilson wie der böse Tiger mit seinem Geschmack an Menschenfleisch ist. Ich finde, man sollte eine Falle für ihn ausheben, und ich finde, er sollte hineinfallen. Und wenn er noch lebt, sollte er totgeschlagen werden. Er lächelte Johnny im hellen Sommersonnenschein sanft an. »Glauben Sie das wirklich?« fragte Johnny. »Oh ja«, sagte Ngo. Er sagte es leicht hin, als wäre es eine vollkommen bedeutungslose Sache. »Ich weiß nicht, was der Lehrer sagen wird, wenn ich einen solchen Aufsatz abliefere.« Er zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich wird er sagen, Ngo, Sie sind noch nicht bereit für die amerikanische Lebensart, aber ich werde die Wahrheit sagen, was ich fühle.« »Was glauben Sie denn, Johnny?« Er sah zu der Beule und wieder weg. »Ich glaube, er ist gefährlich«, sagte Johnny. »Ich weiß, dass er gefährlich ist.« »Wirklich?«, bemerkte Ngo. »Ja, ich glaube, Sie wissen es. Ihre Landsleute in New Hampshire betrachten ihn als lustigen Clown. Sie sehen ihn, wie viele Leute auf dieser Welt diesen schwarzen Mann sehen, Idi Amin Dada. Aber Sie nicht.« »Nein«, sagte Johnny, »aber deswegen gleich vorzuschlagen, dass er getötet werden sollte, politisch getötet«, sagte Ngo lächelnd, »ich schlage nur vor, dass er politisch getötet werden sollte.« »Und wenn er nicht politisch getötet werden kann?« Ngo lächelte Johnny an, er streckte den Zeigefinger aus und hob den Daumen. »Bumm«, sagte er leise, »bumm.« »Nein«, sagte Johnny und war selbst überrascht, wie heiser seine Stimme klang, »das ist niemals eine Antwort, niemals.« »Nein? Und ich dachte, eine solche Antwort benutzen die Amerikaner ziemlich oft.« Ngo hob die Lenkstange des roten Wagens auf. »Ich muss jetzt dieses Unkraut einpflanzen, Johnny. Bis später, Mann.« Johnny sah ihm nach, ein kleiner Mann in kurzen Hosen und Mokassins, der eine Wagenladung junger Kiefern hinter sich herzog. Er verschwand um eine Ecke des Hauses. »Nein. Töten sät nur weitere Drachenzähne. Das glaube ich. Das glaube ich von ganzem Herzen.« Am ersten Dienstag im November, es war zufällig der zweite Tag des Monats, saß Johnny im Sessel seines kombinierten Küchenwohnzimmers und verfolgte im Fernsehen die Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Chancellor und Brinkley zeigten eine große elektronische Karte, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl jedes Staates in einem bestimmten Farbcode zeigten. Jetzt gegen Mitternacht lagen Carter und Ford immer noch Kopf an Kopf, aber Carter würde siegen, daran zweifelte Johnny nicht. Greg Stilson hatte ebenfalls gewonnen. Sein Sieg war in den Lokalnachrichten ausführlich dargestellt worden, aber auch auf nationaler Ebene hatten einige Reporter davon Notiz genommen und seinen Sieg mit dem von Janice Longley, dem unabhängigen Gouverneur von Maine, vor 2 Jahren verglichen. Chancellor sagte, jüngste Umfragen, die behaupten, dass der republikanische Kandidat in der Wählergunst aufholte, haben sich offenbar geirrt. NBC geht davon aus, dass Stilson, der seinen Wahlkampf mit einem Bauarbeiterhelm und einem Programm führte, welches einschloss, allen Umweltmüll ins All zu schießen, 46% der Stimmen auf sich vereinigen konnte, Fischer dagegen nur 31%. In einem Bezirk, wo die Demokraten immer nur im Hintertreffen lagen, musste sich David Bowes mit nur 21% der Stimmen zufrieden geben. Und daher, fuhr Brinkley fort, ist jetzt unten in New Hampshire Hotdog-Zeit, wenigstens 2 Jahre lang. Er und Chancellor grinsten, es folgte ein Werbespot. Johnny grinste nicht, er dachte an Tiger. Die Zeit zwischen der Kundgebung in Trimble und der Wahlnacht war hektisch für Johnny gewesen. Seine Arbeit mit Chuck war weitergegangen und Chuck hatte langsam aber sicher Fortschritte gemacht. Er hatte 2 Sommerkurse belegt, beide bestanden, und er hatte im Sport wieder seine Startberechtigung bekommen. Nun ging die Football-Saison zu Ende und es sah aus, als würde er ins All-New-England-Team der Gannett-Zeitungskette aufgenommen werden. Die vorsichtigen, beinahe rituellen Besuche der Talentsucher der Colleges hatten bereits begonnen, aber sie würden sich noch ein Jahr gedulden müssen. Zwischen Chuck und seinem Vater war die Entscheidung bereits gefallen, dass er ein Jahr an der Stovington Prep verbringen würde, einer guten Privatschule in Vermont. Johnny dachte, dass man diese Nachricht in Stovington wahrscheinlich mit überschäumender Freude aufgenommen hatte. Die Schule in Vermont war bekannt für hervorragende Fußball-, aber erbärmliche Football-Teams. Sie würden ihm wahrscheinlich ein volles Stipendium und einen goldenen Schlüssel zum Mädchenschlafsaal geben. Johnny wusste, dass es die richtige Entscheidung gewesen war. Nachdem das geklärt und der Druck wegen der Examen von Chuck genommen worden war, hatten sich seine Fortschritte noch einmal fast sprunghaft verbessert. Ende September war Johnny über ein Wochenende nach Pownell gefahren und nachdem er den ganzen Freitagnachmittag beobachtet hatte, wie sein Vater sich gewunden und brüllend über Dinge im Fernsehen gelacht hatte, die gar nicht zum Lachen gewesen waren, hatte er Herb gefragt, was los war. »Gar nichts ist los«, sagte Herb, lächelte nervös und rieb die Hände aneinander wie ein Buchhalter, der soeben entdeckt hat, dass die Firma, in die er seine gesamten Ersparnisse investiert hat, bankrott ist. »Gar nichts ist los. Wie kommst du denn darauf, Sohn?« »Na, was beschäftigt dich dann so?« Herb hörte auf zu lächeln, rieb sich aber weiter die Hände. »Ach, ich weiß wirklich nicht, wie ich es dir sagen soll, Johnny. Ich meine, geht es um Charlene?« »Nun, ja, um die.« »Du hast sie also gefragt?« Herb sah Johnny beinahe unterwürfig an. »Was hältst du davon, im Alter von 29 noch eine Stiefmutter zu bekommen?« Johnny grinste. »Das finde ich prima. Herzlichen Glückwunsch, Dad.« Herb lächelte erleichtert. »Danke. Ich hatte ein bisschen Angst, es dir zu sagen. Es macht mir nichts aus, das zuzugeben. Ich weiß, was du gesagt hast, als wir uns damals darüber unterhalten haben, aber die Leute denken manchmal so herum, wenn es noch in der Schwebe ist, und andersherum, wenn es feststeht. Ich habe deine Mutter geliebt, John. In gewisser Weise werde ich das auch immer tun.« »Das weiß ich, Dad. Aber ich bin allein und Charlene ist allein und nun, ich denke, dass wir uns zusammentun können.« Johnny ging zu seinem Vater hinüber und küsste ihn. »Ich wünsche euch das Allerbeste. Ich weiß schon jetzt, dass ihr es bekommen werdet.« »Du bist ein guter Sohn, Johnny.« Herb holte sein Taschentuch aus der Gesäßtasche und wischte sich die Augen damit. »Wir dachten, dass wir dich verlieren würden. Ich jedenfalls. Vera dagegen hat die Hoffnung nie aufgegeben. Sie hat immer daran geglaubt. Johnny, ich nicht, Daddy. Es ist vorbei.« »Ich muss«, sagte Herb. »Seit anderthalb Jahren liegt es mir nun schon wie ein Stein auf dem Herzen. Ich hatte um deinen Tod gebetet, Johnny. Mein eigener Sohn, und ich habe zu Gott gebetet, dich zu sich zu nehmen.« Wieder wischte er sich die Augen, dann steckte er das Taschentuch weg. »Aber wie sich herausstellte, wusste Gott eben doch ein bisschen mehr als ich. Johnny, würdest du neben mir stehen bei meiner Hochzeit?« Johnny spürte etwas in sich, das fast, aber nicht ganz wie Trauer war. »Das wäre mir ein Vergnügen«, sagte er. »Danke. Ich bin froh, dass ich mir endlich alles von der Seele geredet habe. Jetzt fühle ich mich so wohl wie schon lange nicht mehr.« »Habt ihr schon einen Termin festgesetzt?« »Das haben wir tatsächlich. Was hältst du vom 2. Januar?« »Hört sich gut an«, sagte Johnny. »Du kannst auf mich zählen.« »Ich denke, wir werden beide Häuser zum Verkauf anbieten«, sagte Herb. »Wir haben ein Auge auf eine Farm in Biddeford geworfen. Nettes Anwesen, 8 Hektar, die Hälfte davon Wald. Ein neuer Anfang.« »Ja, ein neuer Anfang«, Das ist gut. Du würdest also keine Einwände haben, wenn wir verkaufen? Fragte Herb besorgt. Ein kleiner Stich, sagte Johnny. Das ist alles. Ja, mir geht's genauso. Ein kleiner Stich. Herb lächelte. Bei mir irgendwo in der Gegend, wo das Herz sitzt. Und bei dir? Etwa genauso, sagte Johnny. Und wie geht's dir da unten so? Gut. Kommt dein Junge gut voran? Erstaunlich gut, sagte Johnny und gebrauchte damit grinsend einen Lieblingsausdruck seines Vaters. Was glaubst du, wie lange du noch dort unten sein wirst? Um mit Chuck zu arbeiten? Ich denke, ich werde das ganze Schuljahr durchhalten, falls sie mich haben wollen. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich, mit nur einem Schüler zu arbeiten. Das gefällt mir. Und bisher war es ein guter Job, besonders gut, würde ich sagen. Und was wirst du danach tun? Johnny schüttelte den Kopf. Das weiß ich noch nicht. Aber eins weiß ich. Ah, und was ist das? Ich werde eine Flasche Champagner besorgen. Wir werden uns gehörig einen antrinken. Sein Vater war an diesem Septemberabend aufgestanden und hatte ihm auf den Rücken geklopft. »Bring zwei«, hatte er gesagt. Er bekam ab und zu immer noch Briefe von Sarah Hazlitt. Sie und Walt erwarteten ihr zweites Kind im April. Johnny hatte zurückgeschrieben, seine Glückwünsche ausgedrückt und Walt alles Gute für sein Vorankommen gewünscht. Und manchmal dachte er an diesen Nachmittag mit Sarah, den langen, langsamen Nachmittag. Es war eine Erinnerung, die er nicht zu häufig heraufbeschwor. Er hatte Angst, wenn er sie zu oft dem grellen Licht der Erinnerung aussetzte, würde sie verblassen und ausbleichen. So wie die rötlichen Abzüge, die man von den Schulabschlussfotos hatte. Er war diesen Herbst ein paar Mal ausgegangen, zum Beispiel mit der älteren und erst vor kurzem geschiedenen Schwester des Mädchens, das Chucks Freundin war, aber bisher hatte sich aus solchen Verabredungen nichts ergeben. Die meiste Freizeit verbrachte er in diesem Herbst in Gesellschaft von Gregory Amos Stilson. Er war ein Stilson-Fieler geworden. Er verwahrte drei Ringbücher unter seinen Socken, seiner Unterwäsche und den T-Shirts in der Kommode. Sie waren randvoll mit Notizen, Überlegungen und Fotokopien von Zeitungsartikeln. Es erfüllte ihn mit Unbehagen, das zu machen. Nachts, wenn er mit einem dünnen Pilotstift Anmerkungen zu den Ausschnitten schrieb, kam er sich vor wie Arthur Brammer oder diese Frau namens Moore, die versucht hatte, Jerry Ford zu erschießen. Er wusste, wenn Edgar Langtee, der furchtlose Recke des FBI, ihn so sehen könnte, würden sie Telefon, Wohnzimmer und Bad nicht mehr aus den Augen lassen. Gegenüber der Straße würde ein Acme-Möbelwagen parken, aber statt mit Möbeln würde er mit Kameras und Mikrofonen und weiß Gott noch allem vollgestopft sein. Er redete sich unablässig ein, dass er nicht Brammer war, dass Stilson nicht zur Besessenheit geworden war, aber nach den langen Nachmittagen in der UNH-Bibliothek, wo er alte Zeitungen und Magazine durchstöberte und Münzen in den Fotokopierer steckte, fiel es ihm zunehmend schwerer, das zu glauben. Es fiel ihm zunehmend schwerer, das in den Nächten zu glauben, wenn er bis nach Mitternacht wach saß, seine Gedanken zu Papier brachte und versuchte, zutreffende Schlussfolgerungen zu ziehen. Und es fiel ihm noch schwerer, das zu glauben, wenn er zu nächtlicher Unzeit, 3 Uhr in der Früh, aus einem immer wiederkehrenden Albtraum erwachte. Der Albtraum war stets genau gleich, eine nackte Wiederholung des Händeschüttelns mit Stilson während der Kundgebung in Trimble. Die plötzliche Dunkelheit, das Gefühl, sich in einem schmalen Tunnel zu befinden, in dem ein gleißendes Scheinwerferlicht direkt auf ihn zukam, das grelle Licht eines Scheinwerfers, der an einer schwarzen Maschine der Verdammnis befestigt war. Der alte Mann mit den verängstigten Augen, der einen undenkbaren Amtseid entgegengenommen hatte, diese Gefühlsnuancen kamen und gingen wie dichte Rauchwölkchen. Sein Verstand flüsterte ihm zu, dass alle diese Bilder irgendwie miteinander in Zusammenhang standen, dass sie die Bildergeschichte einer titanischen Verdammnis erzählten, die unaufhaltsam näher rückte, vielleicht sogar das Armageddon, von dem Vera Smith so felsenfest überzeugt gewesen war. Aber was waren diese Bilder? Was genau waren sie? Sie waren verschwommen, es war unmöglich, etwas anderes als vage Umrisse zu erkennen, weil stets dieser rätselhafte blaue Filter dazwischen war, dieser blaue Filter, der von gelben Spuren durchschnitten war, wie den Streifen eines Tigers. Das einzige klare Bild in diesen Traumwiederholungen kam stets am Schluss. Schreie der Sterbenden, der Geruch der Toten. Und ein einzelner Tiger tappte über meilenweites Gelände, das mit verbogenem Metall und geschmolzenem Glas und verbrannter Erde angefüllt war. Dieser Tiger lachte stets, und er schien irgendetwas im Maul zu tragen, etwas Blaues und Gelbes, von dem Blut tropfte. In diesem Herbst hatte Johnny mitunter das Gefühl, dass dieser Traum ihn zum Wahnsinn treiben würde. Ein lächerlicher Traum. Die Möglichkeit, die er andeutete, war schließlich unmöglich. Es dürfte am besten sein, ihn vollkommen aus seinem Kopf zu verbannen. Aber weil er das nicht konnte, setzte er seine Nachforschungen in Bezug auf Greg Stilson fort und versuchte, sich einzureden, dass es nur ein harmloses Hobby war und keine gefährliche Besessenheit. Stilson war in Tulsa geboren worden. Sein Vater war Arbeiter auf Ölfeldern gewesen und hatte einen Job nach dem anderen angenommen. Wegen seiner enormen Größe hatte er mehr Arbeit geleistet als die meisten seiner Kollegen. Seine Mutter mochte recht hübsch gewesen sein, aber Johnny hatte bislang nur zwei Bilder von ihr auftreiben können, die das nur andeuteten. Sollte sie's gewesen sein, so hatten Zeit und der Mann, den sie geheiratet hatte, ihre Schönheit rasch zugrunde gerichtet. Die Bilder zeigten nicht viel mehr als ein farbloses Dutzendgesicht, eine Frau aus dem Südosten der Vereinigten Staaten während der Depression, die ein verblichenes Kleid anhatte und ein Baby, Greg, auf den mageren Armen hielt und in die Sonne blinzelte. Sein Vater war ein tyrannischer Mann gewesen, der nicht viel von seinem Sohn gehalten hatte. Greg war als Kind blass und kränklich gewesen. Zwar gab es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass sein Vater den Jungen körperlich oder seelisch misshandelt hatte, aber vieles deutete darauf hin, dass Greg Stilson die ersten 9 Jahre seines Lebens ständig im Schatten der Missbilligung verbracht hatte. Das einzige Bild, das Johnny von Vater und Sohn gemeinsam hatte, war jedoch ein glückliches. Es zeigte sie auf einem der Ölfelder. Der Vater hatte dem Sohn in einer beiläufigen kameradschaftlichen Geste einen Arm um den Nacken gelegt. Trotzdem löste es bei Johnny ein leichtes Frösteln aus. Harry Stilson trug Arbeitskleidung, Drillighose und ein Khaki-Hemd mit 2 Brusttaschen, und sein Schutzhelm war keck auf den Hinterkopf geschoben. Greg war anfangs in Tulsa zur Schule gegangen, wurde aber im Alter von 10 Jahren nach Oklahoma City geschickt. Im vorangegangenen Sommer war sein Vater beim Brand eines Ölbohrturmes ums Leben gekommen. Mary Lou Stilson war mit ihrem Jungen nach Okie City gegangen, weil dort ihre Mutter lebte und es auch Arbeit in der Rüstungsindustrie gab. Es war das Jahr 1942 gewesen und es waren wieder bessere Zeiten angebrochen. Gregs Noten waren bis zur Highschool gut gewesen, dann wurde er in eine Reihe von Unbotmäßigkeiten verwickelt, Frechheiten, Prügeleien, Ladendiebstahl in der Innenstadt, möglicherweise Verkauf gestohlener Waren in den besseren Stadtvierteln, aber das hatte man nicht beweisen können. 1949, als Highschool-Junior, war er 2 Tage vom Unterricht suspendiert worden, weil er in einer Waschraumtoilette einen Böller hatte explodieren lassen. Bei all diesen Auseinandersetzungen mit den Behörden hatte Mary Lou Stilson stets für ihren Sohn Partei ergriffen. Die guten Zeiten, zumindest für Leute wie die Stilsons, waren 1945 zu Ende, als es keine Kriegsarbeit mehr gab. Und Mrs. Stilson schien zu glauben, allein mit ihrem Jungen gegen den Rest der Welt gestellt zu sein. Ihre Mutter war inzwischen gestorben und hatte ihr ein kleines Häuschen und sonst nichts hinterlassen. Eine Zeit lang hatte sie Drinks in einer Arbeiterbar ausgeschenkt, dann arbeitete sie als Serviererin in einer Kneipe, die die ganze Nacht geöffnet hatte. Als ihr Junge in Schwierigkeiten geraten war, hatte sie ihm stets beigestanden und augenscheinlich niemals überprüft, ob seine Hände sauber oder schmutzig waren. Der blasse, kränkliche Junge, dem sein Vater den Spitznamen Knirps gegeben hatte, war 1949 verschwunden. Während Greg Stilson herangewachsen war, hatte sich das körperliche Vermächtnis seines Vaters bemerkbar gemacht. Der Junge schoss zu einer Größe von fast 1,90 auf und nahm zwischen dem 13. und 17. Lebensjahr 70 Pfund zu. Der organisierte Schulsport interessierte ihn nicht besonders, stattdessen gelang es ihm irgendwie, sich eine Charles Atlas Bodybuilding-Ausrüstung und Gewichte zu beschaffen. Aus dem Knirps war ein grober Kerl geworden, mit dem man sich besser nicht anlegte. Johnny mutmaßte, dass er ein Dutzend Mal oder häufiger kurz davor gewesen sein musste, die Schule an den Nagel zu hängen. Einer Festnahme war er wahrscheinlich nur durch das Glück der Dummen entgangen, wenn er nur einmal wegen etwas Schwerwiegendem verhaftet worden wäre, dachte Johnny oft. Damit wären all diese albernen Sorgen hinfällig gewesen, denn ein rechtskräftig verurteilter Krimineller kann sich nicht für ein hohes öffentliches Amt bewerben. Es gelang Stilson, zugegeben unter den schlechtesten seiner Klasse, im Juni 1951 den Schulabschluss zu machen. Mit seinem Verstand war alles in Ordnung, trotz der Zensuren. Er behielt seinen eigenen Vorteil im Auge, er hatte eine flinke Zunge und einnehmende Manieren. In diesem Sommer arbeitete er kurze Zeit als Tankwart. Dann, im August dieses Jahres, kam Stilson bei einer Zeltmission in Wildwood Green auf Jesus. Er gab seinen Job bei der Tankstelle 76 auf und betätigte sich fortan als Regenmacher. Durch die Macht von Jesus Christus, unserem Herrn. Zufall oder nicht, es war einer der trockensten Sommer in Oklahoma seit den Tagen der Dust Bowl-Dürre. Die Ernte konnte bereits als Totalverlust abgeschrieben werden, und dem Vieh würde es nicht anders ergehen, wenn die versiegenden Brunnen ganz austrockneten. Greg war zu einer Versammlung der Ranchers Association eingeladen worden. Johnny hatte viele Geschichten darüber gefunden, was danach gefolgt war. Es war einer der Höhepunkte in Stilsons Karriere gewesen. Keine dieser Geschichten stimmten völlig miteinander überein, und Johnny war der Grund dafür klar. Sie besaß alle Attribute eines amerikanischen Mythos, nicht viel anders als die Geschichten, die sich um Davy Crockett, Pecos Bill oder Paul Bunyan rankten. Dass etwas geschehen war, stand außer Frage, aber die reine Wahrheit konnte niemand mehr entschlüsseln. Eines jedenfalls war sicher, die Versammlung der Ranchers Association dürfte eine der seltsamsten gewesen sein, die jemals abgehalten wurden. Die Rancher hatten über 2 Dutzend Regenmacher aus verschiedenen Teilen des Südostens und Südwestens eingeladen, etwa die Hälfte waren Schwarze. 2 waren Indianer, ein Pawnee-Halbblut und ein Vollblut-Apache. Dazu ein Peyote-kauender Mexikaner. Greg war einer der 9 Weißen und noch dazu der einzige aus der Heimatstadt. Die Rancher hörten sich die Vorschläge der Regenmacher und Wünschelroutengänger einen nach dem anderen an. Allmählich stellten sich 2 Gruppen heraus. Die eine Hälfte verlangte das halbe Honorar im Voraus, ohne Rückzahlung, die andere Hälfte wollte das ganze Honorar im Voraus haben, ohne Rückzahlung. Als Greg Stilson an die Reihe kam, stand er auf, hakte beide Daumen in die Gürtelschleifen seiner Jeans und soll angeblich gesagt haben, »Ich nehme an, dass Sie alle wissen, dass ich imstande bin, Regen zu machen, weil ich mein Herz Jesus geschenkt habe. Zuvor lebte ich sündig im Reich der Sünde. Eine der größten Sünden haben wir gerade eben kennengelernt. Diese Sünde, die man mit einem großen Dollarzeichen versehen kann.« Die Rancher waren interessiert. Stilson hatte schon mit 19 Jahren das Talent, andere Leute durch seine Komik in Bann zu schlagen. Und er hatte ein Angebot gemacht, das kein Rancher ausschlagen konnte. Weil er ein wiedergeborener Christ war und zugleich wusste, dass Geldgier die Wurzel allen Übels war, würde er Regen machen und sie konnten ihm hinterher bezahlen, was sie für angemessen hielten. Er wurde im allgemeinen Einvernehmen engagiert, 2 Tage später war er auf den Knien auf der Plattform eines Pritschenwagens, fuhr kreuz und quer durch Zentral-Oklahoma, war mit einem langen schwarzen Mantel und einem flachkronigen Predigerhut bekleidet und betete durch 2 mit einer Delco-Traktorbatterie verbundene Lautsprecher um Regen. Die Leute strömten zu Tausenden zusammen, um ihn zu sehen. Das Ende der Geschichte war vorhersehbar, aber zufriedenstellend. Bereits am 2. Nachmittag von Gregs Wirken brauten sich dunkle Wolken am Himmel zusammen und am nächsten Morgen begann es zu regnen. Es regnete 3 Tage und 2 Nächte lang. Überschwemmungen kosteten 4 Menschenleben, ganze Häuser mit auf den Dächern zusammengedrängten Hühnern wurden vom Greenwood River fortgeschwemmt, die Brunnen füllten sich auf, das Vieh war gerettet und die Ranchers und Cattlemen's Association von Oklahoma kam zu der Überzeugung, dass es sowieso so gekommen wäre. Bei der nächsten Versammlung ließen sie den Hut für Greg herumgehen und der junge Regenmacher erhielt die fürstliche Summe von $17. Greg ließ sich nicht aus der Fassung bringen, er gab die $17 für eine Anzeige im Herald von Oklahoma City aus. In der Anzeige wies er darauf hin, dass es einem gewissen Rattenfänger in der Stadt Hameln nicht anders ergangen war. Aber da er ein Christ sei, lautete die Anzeige weiter, dächte Greg Stilson natürlich nicht daran, Kinder fortzulocken, und er wüsste auch, dass er gegen eine so mächtige Gruppe wie die Ranchers and Cattlemen's Association von Oklahoma nicht gerichtlich vorgehen konnte. Aber fair war fair, oder etwa nicht? Er müsste seine Mutter unterstützen, um deren Gesundheit es nicht gut bestellt sei. Die Anzeige deutete an, dass er sich für eine Bande reicher und undankbarer Snobs den Arsch abgebetet hatte, für genau dieselben Leute, die in den 30er Jahren arme Burschen wie die Jodes von ihrem Land vertrieben hatten. Die Anzeige wies weiter darauf hin, dass er Vieh im Werte von vielen $10.000 gerettet und dafür $17 als Gegenleistung bekommen hatte. Aber da er nun mal ein guter Christ war, machte er sich nichts weiter aus dieser Art von Undankbarkeit, aber vielleicht sollte er den guten, anständigen Bürgern im County Zeit zum Nachdenken lassen. Rechtschaffene Leute konnten Spenden an den Herald, Postfach 471, schicken. Johnny überlegte, wie viel Geld Greg Stilson aufgrund dieser Anzeige tatsächlich eingenommen haben mochte, die Berichte darüber schwankten. Tatsache aber war, dass Greg im folgenden Herbst in einem brandneuen Mercury herumkutschiert war. Für 3 Jahre rückständige Steuern auf das kleine Haus, das ihnen Mary Lou's Mutter hinterlassen hatte, waren auf einen Schlag bezahlt worden. Mary Lou selbst, die gar nicht besonders krank und auch nicht älter als 45 war, stolzierte in einem neuen Waschbärmantel herum. Stilson hatte offenbar eins der großen Prinzipien entdeckt, die die Welt bewegten. Wenn diejenigen, die empfangen hatten, nicht zahlen wollten, dann übernahmen das oft diejenigen, die gar nichts bekommen hatten, aus welchen Gründen auch immer. Es könnte das gleiche Prinzip sein, das Politikern gewährleistet, dass es immer genug junge Männer geben wird, um die Kriegsmaschinerie zu füttern. Die Rancher mussten feststellen, dass sie die kollektive Hand in ein Hornissennest gesteckt hatten. Wenn einer von ihnen in die Stadt kam, wurde er oft von Menschenmengen verhöhnt. Von allen Kanzeln des Landes herab wurde gegen sie gewettert. Schließlich hatten sie sogar Mühe, das Rindfleisch zu verkaufen, das ihnen der Regen gerettet hatte, ohne es über weite Strecken zu verschicken. Im November dieses denkwürdigen Jahres tauchten 2 junge Männer mit Messingschlagringen an den Händen und vernickelten 32ern in den Taschen an Greg Stilsons Tür auf. Offensichtlich waren sie von der Ranchers and Cattlemen's Association angeheuert worden und machten ihm, so nachdrücklich wie nötig, klar, dass Greg vielleicht ein Klimawechsel guttun würde. Beide landeten im Krankenhaus, einer hatte eine Gehirnerschütterung, der andere hatte 4 Zähne verloren und einen Muskelriss. Beide waren an der Ecke von Greg Stilsons Häuserblock gefunden worden, ohne Hosen, ihre Schlagringe steckten in einem anatomischen Körperteil, der üblicherweise dem Sitzen vorbehalten war. In einem Fall war sogar ein kleiner chirurgischer Eingriff nötig, um den Fremdkörper wieder zu entfernen. Die Association duckte sich. Bei einer Versammlung Anfang Dezember einigte man sich auf einen Betrag von $700 aus dem allgemeinen Fundus. Ein Scheck in dieser Höhe wurde an Greg Stilson geschickt. Er hatte bekommen, was er wollte. Im Jahr 1953 zogen er und seine Mutter nach Nebraska. Aus dem Geschäft mit dem Regenmachen war nichts geworden, und viele sagten, dass auch aus einigen dunklen Geschäften nichts geworden war. Aber was auch immer der Grund gewesen sein mochte, sie tauchten in Omaha auf, und Greg eröffnete ein Malergeschäft, das 2 Jahre später pleite machte. Besser erging es ihm als Reisevertreter für die Truthway Bible Company of America. Er reiste kreuz und quer im Land herum, speiste bei Hunderten von hart arbeitenden, gottesfürchtigen Farmleuten, erzählte die Geschichte von seiner Bekehrung und verkaufte Bibeln, beleuchtete Jesusfiguren aus Plastik, Schallplatten und ein reaktionäres Taschenbuch mit dem Titel »Die kommunistisch-jüdische Verschwörung gegen unsere Vereinigten Staaten«. Im Jahre 1957 wurde der veraltete Mercury durch einen brandneuen Ford Ranch Wagon ersetzt. Im Jahr 1958 starb Mary Lou Stilson an Krebs, und gegen Ende dieses Jahres stieg Greg Stilson aus dem Bibelgeschäft aus und verzog sich nach Osten. Er verbrachte 1 Jahr in New York City, bevor er nach Albany ging. Während seines Jahres in New York versuchte er, sich der Schauspielerei zuzuwenden. Das war einer seiner wenigen Jobs, wie das Malergeschäft, bei denen er keinen roten Heller verdient hatte, aber wahrscheinlich nicht aus Mangel an Talent, dachte Johnny ironisch. In Albany hatte er für die Prudential gearbeitet und war bis 1965 in der Hauptstadt geblieben. Als Versicherungsvertreter war er ein fleißiger Arbeiter. Keine Versuche, sich eine Angestelltenposition zu ergaunern, keine Anfälle von Religiosität. Während dieser 5-jährigen Periode schien der kessel und freche Greg Stilson der Tu-nicht-gut im Winterschlaf zu sein. Während seiner schillernden Karriere hatte es in seinem Leben nur eine einzige Frau gegeben, nämlich seine Mutter. Er hatte nie geheiratet und nicht einmal regelmäßig Verabredungen, soweit Johnny herausbekommen hatte. Im Jahre 65 bot die Prudential ihm eine Stelle in Ridgeway, New Hampshire an, und Greg akzeptierte sie. Etwa zur gleichen Zeit schien sein Winterschlaf zu Ende zu sein, die wilden 60er machten Dampf, es war die Ära der Miniröcke und der Selbstverwirklichung. Greg wurde in der Kommunalverwaltung von Ridgeway aktiv. Er schloss sich der Handelskammer und dem Rotary Club an. Während einer Kontroverse über die Parkuhren in der City wurde man landesweit auf ihn aufmerksam. 6 Jahre hatte der Streit um diese Parkuhren gedauert. Greg schlug vor, sie durch Sammelbüchsen zu ersetzen, sollten die Leute bezahlen, was sie wollten. Einige Leute bezeichneten dies als die verrückteste Idee, die sie jemals gehört hatten. »Nun«, antwortete Greg, »vielleicht erlebte man eine Überraschung.« »Jawohl, Sir.« Er war überzeugend. Schließlich akzeptierte die Stadtverwaltung seinen Vorschlag auf provisorischer Basis, und die Flut der Einnahmen überraschte alle, außer Greg. Er hatte dieses Prinzip ja schon vor Jahren entdeckt. 1969 machte er erneut Schlagzeilen in New Hampshire, als er in einem langen und sorgfältig aufgesetzten Brief an die Zeitung von Ridgeway vorschlug, Jugendliche bei Verstößen gegen die Rauschgiftgesetze zur Arbeit bei öffentlichen Projekten einzusetzen, Park- und Fahrradwege in Ordnung zu halten und auf Verkehrsinseln sogar Unkraut zu entfernen. »Das ist die verrückteste Idee, die ich jemals gehört habe«, sagten viele. »Nun«, antwortete Greg, »probiert sie aus, und wenn sie nicht funktioniert, lasst es wieder sein.« Die Stadt probierte sie aus. Ein Kiffer reorganisierte die gesamte städtische Bücherei vom altmodischen Dewey-Dezimalsystem auf das moderne Library of Congress System, was die Stadt keinen roten Heller kostete. Eine Gruppe von Hippies, die während einer Hausparty mit Drogen festgenommen worden waren, gestalteten den Stadtpark neu zu einem Prunkstück mit Teich und einem Spielplatz, welcher nach wissenschaftlichen Erkenntnissen angelegt war, um den Spielgenuss zu maximieren und die Gefahr zu minimieren. Greg wies darauf hin, dass das Interesse der meisten Drogenabhängigen für diese Chemikalien auf dem College geweckt wurde. Aber das sei kein Grund, warum sie nicht all das andere nützlich verwenden sollten, was sie dort lernten. Zur selben Zeit, während Greg die Parkvorschriften und den Umgang mit Drogenabhängigen in seiner Wahlheimatstadt revolutionierte, schrieb er Briefe an den Manchester Union Leader, den Boston Globe und die New York Times und verkündete strenge Ansichten zum Krieg in Vietnam, scharfe Zwangsmaßnahmen gegen Heroinsüchtige und die Wiedereinführung der Todesstrafe, besonders für Heroindealer. Bei seinem Wahlkampf um den Sitz im Repräsentantenhaus hatte er mehrmals betont, er sei schon ab 1970 gegen den Krieg gewesen, aber seine eigenen veröffentlichten Bekundungen bewiesen, dass das eine Lüge war. 1970 hatte Greg Stilson sein eigenes Versicherungs- und Maklerbüro eröffnet. Wieder hatte er großen Erfolg. 1973 hatten er und drei andere Geschäftsleute ein Einkaufszentrum am Rande von Capital City, der Hauptstadt des Bezirks, den er jetzt repräsentierte, finanziert und erbaut. Es war das Jahr des arabischen Ölboykotts und das Jahr, in dem Greg anfing, in einem Lincoln Continental zu fahren. Und es war zugleich das Jahr, in dem er für das Amt des Bürgermeisters von Ridgeway kandidierte. Der Bürgermeister wurde für 2 Jahre gewählt und vor 2 Jahren, 1971, war er von den Demokraten und Republikanern einer mittelgroßen Stadt in Neuengland, Bevölkerung 8500, gebeten worden zu kandidieren. Er hatte beiden lächelnd gedankt und abgelehnt. 1973 kandidierte er als Unabhängiger gegen einen recht populären Republikaner, der aufgrund seines Eintretens für Präsident Nixon verwundbar war, und gegen eine Galionsfigur der Demokraten. Er warf zum ersten Mal seinen Bauarbeiterhelm. Seine Wahlkampfparole lautete »Für ein besseres Ridgeway«. Er hatte einen Erdrutschsieg. Ein Jahr später wandten sich im Nachbarstaat von New Hampshire, Maine, die Wähler sowohl vom republikanischen Kandidaten James Irwin wie auch vom demokratischen George Mitchell ab und wählten einen Versicherungsagenten aus Lewiston namens James Longley zum Gouverneur. Diese Lektion hatte auf Gregory Amos Stilson ihren Eindruck nicht verfehlt. Um die Ausschnitte herum hatte sich Johnny Notizen gemacht und die Fragen aufgeschrieben, die er sich immer wieder stellte. Er war durch die Reihe seiner Überlegungen jetzt so oft gegangen, während Chancellor und Brinkley fortfuhren, die Wahlergebnisse zu kommentieren, dass er imstande gewesen wäre, alles Wort für Wort aus dem Gedächtnis zu wiederholen. Erstens, Greg Stilson hätte gar nicht gewählt werden dürfen. Seine Wahlversprechungen waren im Großen und Ganzen ein Witz, seine Schulbildung war falsch, sein Hintergrund war falsch, er war in der 12. Klasse abgegangen und bis 1965 nicht viel mehr als ein Herumtreiber gewesen. In einem Land, in dem die Wähler entschieden hatten, dass Gesetzesvertreter das Gesetz machen sollten, hatte Stilson stets nur von der falschen Seite Kontakt mit diesem gehabt. Er war nicht verheiratet und seine Lebensgeschichte war geradezu grotesk. Zweitens, die Presse hatte ihn, und das war höchst verwunderlich, fast vollkommen in Ruhe gelassen. In einem Wahljahr, in dem Wilbur Mills gestanden hatte, eine Geliebte zu haben, in dem Wayne Hayes aus eben diesem Grund seinen Sitz im Haus hatte aufgeben müssen, an dem er beinahe festgewachsen war, in dem nicht einmal diejenigen in den Häusern der Macht vor den Übergriffen der Presse sicher gewesen waren, hätten die Reporter in Stilson eigentlich ein gefundenes Fressen sehen müssen? Seine schillernde, kontroverse Persönlichkeit schien jedoch lediglich amüsierte Bewunderung seitens der nationalen Presse zu ernten, und er schien niemanden, mit Ausnahme vielleicht von Johnny, nervös zu machen. Seine Leibwächter waren bis vor wenigen Jahren motorisierte Harley-Davidson-Rocker gewesen, und bei seinen Wahlveranstaltungen waren immer wieder Leute auf merkwürdige Art und Weise zu Schaden gekommen, aber kein Reporter hatte dem je gründlich nachgespürt. Während einer Kundgebung in Capital City, in derselben Einkaufsanlage, die Stilson mitfinanziert hatte, hatte sich ein 8-jähriges Mädchen den Arm gebrochen und den Hals ausgerenkt. Ihre Mutter schwor hysterisch, dass einer dieser wahnsinnigen Rocker sie von der Bühne gestoßen hatte. Als das Mädchen versuchte, hinaufzuklettern, um das Autogramm des großen Mannes für ihre Sammlung zu bekommen. Dennoch war nur eine winzige Meldung in der Presse aufgetaucht, Mädchen bei Stilson Kundgebung verletzt, die rasch wieder in Vergessenheit geraten war. Stilson hatte finanzielle Enthüllungen gemacht, die für Johnny zu schön waren, um wahr zu sein. Im Jahr 1975 hatte Stilson ein Einkommen von $36.000 und dafür $11.000 Bundessteuer entrichtet. Natürlich keine Einkommenssteuer an den Staat New Hampshire, denn so etwas gab es nicht. Er behauptete, dass sein gesamtes Einkommen aus seinem Versicherungs- und Maklerbüro stammte, dazu sein kleines Gehalt als Bürgermeister. Aber es wurde kein Wort über das lukrative Einkaufszentrum in Capital City verloren und keine Erklärung dafür, dass Stilson in einem Haus lebte, dessen Wert auf $86.000 geschätzt wurde, ein Haus, das schuldenfrei ihm gehörte. Zu einer Zeit, da der Präsident der Vereinigten Staaten wegen zu aufwendiger Budgets ermahnt wurde, veranlassten Stilsons Enthüllungen über finanzielle Dinge niemanden, auch nur erstaunt die Brauen hochzuziehen. Und dann war da sein Wirken als Bürgermeister. Seine Leistungen auf diesem Gebiet waren viel besser, als man aufgrund seiner Wahlkampfmethoden hätte erwarten können. Er war ein kluger, gerissener Mann mit einem rudimentären, aber zutreffenden Wissen um menschliche, Firmen und politische Psychologie. So hatte der Fiskus 1975 zum ersten Mal seit 10 Jahren einen Überschuss erwirtschaftet, sehr zum Entzücken der Steuerzahler. Mit berechtigtem Stolz konnte er auf seine beiden Reformen hinweisen, sein Parkprogramm und sein, wie er es damals nannte, Hippie-Arbeitsprogramm. Ridgway war auch eine der ersten Städte im ganzen Land gewesen, die ein 200-Jahr-Feier-Komitee gegründet hatte. Eine Firma, die Aktenschränke herstellte, hatte sich in Ridgway niedergelassen und in einer Zeit wirtschaftlicher Rezession betrug die Arbeitslosenquote nur beneidenswerte 3,2%. Alles durchaus bewundernswert. Aber es waren einige andere Dinge, die während Stilsons Amtszeit als Bürgermeister geschehen waren, die Johnny Angst machten. Der Zuschuss der städtischen Bücherei war von $11.000 auf $8.000 reduziert worden, im letzten Jahr von Stilsons Amtszeit sogar auf $6.500. Gleichzeitig aber war das Budget für die Stadtpolizei um 40% erhöht worden. Dem städtischen Fahrzeugpark waren 3 neue Streifenwagen hinzugefügt worden, ferner ein beachtliches Waffenarsenal. Man hatte sogar 2 neue Beamte eingestellt und auf Stilsons Drängen hin hatte der Stadtrat zugestimmt, dass die Polizeibeamten beim Kauf privater Handfeuerwaffen einen Zuschuss von 50% bekamen. Als Folge davon hatten sich einige Polizisten dieser verschlafenen Kleinstadt in New Hampshire Magnum Kaliber 357 gekauft, die Waffe, die von Dirty Harry Callahan unsterblich gemacht worden war. Ferner war während Stilsons Amtszeit das Jugendzentrum geschlossen worden. Man hatte für Personen unter 16 Jahren eine Ausgangssperre ab 22 Uhr eingeführt. Angeblich eine freiwillige, in Wirklichkeit von der Polizei erzwungene Maßnahme. Die Sozialhilfe war um 35% herabgesetzt worden. Ja, es gab viele Dinge an Greg Stilson, die Johnny Angst machten. Der tyrannische Vater und die nachlässig alles duldende Mutter, die politischen Veranstaltungen, die so sehr Rockkonzerten ähnelten, die Art, wie der Mann mit der Menge umging, seine Leibwächter. Seit Sinclair Lewis hatten Leute ach und weh geschrien und vor den Faschisten in Amerika gewarnt, aber es war einfach nichts geschehen. Nun, unten in Louisiana war Huey Long gewesen, aber Huey Long war ermordet worden. Johnny schloss die Augen und sah vor sich, wie Ngo den Zeigefinger ausgestreckt hatte. Bum, bum, bum. T Tiger, Tiger in der Nacht hat mich um den Schlaf gebracht. Aber man durfte keine Drachenzähne säen, jedenfalls nicht, wenn man sich nicht mit Frank Dodd in seinem glatten Vinylregenmantel auf eine Stufe stellen wollte, mit den Oswalds und den Sirens und den Brammers. Verrückte aller Länder, vereinigt euch! Haltet eure paranoiden Notizbücher auf dem Laufenden und blättert sie um Mitternacht durch, und wenn es euch zu Kopfe steigt, dann füllt den Coupon aus und lasst euch ein Gewehr mit der Post schicken. Johnny Smith, dies ist Squeaky Fromm. Schön, Sie kennenzulernen, Johnny. Mir kommt alles in Ihrem Notizbuch schlüssig und vernünftig vor. Ich möchte, dass Sie meinen geistigen Lehrmeister kennenlernen. Johnny, dies ist Charlie. Charlie, das ist Johnny. Wenn Sie mit Stilson fertig sind, werden wir uns zusammentun und den Bullen ein Schnippchen schlagen, damit wir die Redwoods retten können. Sein Kopf wirbelte, die obligatorischen Kopfschmerzen setzten wieder ein. Dazu kam es immer. Immer wenn er sich mit Greg Stilson beschäftigte, kam es dazu. Es wurde Zeit, schlafen zu gehen und bitte, lieber Gott, keine Träume. Aber die Frage. Er hatte sie in eins der Notizbücher geschrieben und sie beschäftigte ihn immer wieder. Er hatte sie mit schönen, exakten Buchstaben hingeschrieben und einen dreifachen Kreis darum gezogen, als wollte er sie darin festhalten. Die Frage lautete, wenn du in eine Zeitmaschine springen und dich ins Jahr 1932 zurückversetzen könntest, würdest du Hitler töten? Johnny sah auf die Uhr, 1:15. Es war schon der 3. November und die Wahl im Jahr der 200-Jahr-Feier war bereits Geschichte. Ohio war immer noch unentschlossen, aber Carter führte. »Keine Konkurrenz mehr, Baby. Das Rum-di-Dum ist vorbei. Die Wahl ist gewonnen und verloren. Jerry Ford konnte den Hut nehmen, zumindest bis 1980.« Johnny ging zum Fenster und sah hinaus. Im großen Haus war alles dunkel, aber in Ngos Unterkunft über der Garage brannte noch Licht. Ngo, der in Kürze amerikanischer Staatsbürger werden würde, beobachtete immer noch das große amerikanische Ritual, das sich alle 4 Jahre wiederholte. Alte Hanseln dort hinaus, neue Hanseln hier herein. Vielleicht hatte Gordon Strachan dem Watergate-Komitee doch keine so schlechte Antwort gegeben. Johnny ging zu Bett, nach langer Zeit schlief er ein und träumte vom lachenden Tiger.